Ist also Jesus Christus Gott und Mensch zugleich? Ja, der Mensch gewahrt einen Sohn Gottes, nämlich Jesus Christus ist Gott und Mensch zugleich. Vollkommener Gott und vollkommener Mensch. Also der Sohn Gottes hat eine menschliche Natur zur göttlichen Natur, die er von Ewigkeit her besitzt, hinzu angenommen, ohne dass sich dabei in Gott etwas ändert oder in der zweiten göttlichen Person. Und deswegen, die nächste Frage erklärt,